Also ich hoffe mal, das wird jetzt ein Spoiler heute Abend. Also es gab vereinzelte Kampfhandlungen, um nicht zu sagen, und wir haben immer wieder diesen Schattenplatz gemacht. Das heißt, jetzt also die Sprache, wenn der Support, die meine und diverse andere Völker, ich sage von uns, ziemlich massiv angenommen wurden. Warum schicken die nicht mal ein paar Truppen vorbei? Und die haben tatsächlich geschafft, trotz der Gegenmaßnahmen ihre gesamten Schattenplatz zu sanieren. Das heißt, angeblich waren das nicht viele, 10 oder 20 Schiffe insgesamt. Von jeder einzelnen Truppe ist natürlich eine Katastrophe gewesen, wäre, aber so viel hat ja, ich habe gesagt, so viel versucht, die Kapazität zu organisieren, ne? In der sie natürlich leben kann, weil auch dieser Typ, dieser PC von dem, von dem Schufa nicht ausreicht für sie. Das ist ein kleinerliches Vorhaben. Wir haben da bei diesem Scan nochmal, bei einem CAW freizufinden. Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist, ja, was ist da genau gelaufen? Das Universum wurde am Ende auf der Seite geschafft, habe ich festgestellt, dass die genauso strategisch sind, dass sie da nicht mehr viel reißen können. Und da habe ich halt einen Kill-Befehl gegeben, die Neuen haben sich komplett gekillt. Und dann haben wir die Transbildung mit dem Seed wieder neu gestartet. Das ist eigentlich kein Problem, auch für die Kultur wieder zu herstellen, aber das ist alles kein Problem gewesen. Das Ding ist, wir hatten ja vorhin gesagt, für diese Kühlsystem habe ich vorher über eine spezielle Konsequenz ein Jugendpunkt der Vorteil hier noch gewechselt, also die übergeordneten Server, die höchsten Server von denen. Und da haben wir mit so einem, praktisch mit so einem kleinen Skript in der Sandbox gesteckt, das heißt, die haben auf dem PC gearbeitet. Es war alles ganz normal, wurde alles einfach umgesetzt, es ist praktisch nicht zu erkennen, dass da irgendwas zwischengeschaltet ist. Das Ding ist, das hatte ich ja schon vorher gemacht, also das ist sicher, dass diese Filme da nach der Gefährlichkeit einfach so gehackt werden. Dazu hatten wir diese Q-Computer, also da fällt ich auch, aber kann ich nicht schaden, was haben. Und da habe ich dann die Frage gemacht, man natürlich eigentlich gemeint, man muss eine Chance geben, was heißt, wir haben ein bisschen mit 2009 Power-Titik oder so etwas beglückt, um zu zeigen, dass diese Systeme gehackt sind. Da haben die aber wahrscheinlich einfach ein Ding ist, die hatten dieselbe Sicherstücke, was man praktisch, die Sicherstücke war, dass man diesen Button, die Button-Anzeige umbenennen kann. Zum Beispiel, indem man ein einzelnes Bit ändert. Die haben das nicht gesagt, wir testen jetzt über unsere Systeme, sondern haben gesagt, wir geben die User-Accounts mehr Rechte. Am Ende habe ich natürlich dann die User-Accounts gelöscht und die Admins platt gemacht. Also die Admins umbenannt bei denen. Und dann hatten wir halt Lift an zu sehen, das ist Tempoff ohne Funktion. Das übliche bei den Feinden lebt alle sich auch richtig Schutzschild, sondern praktisch nur die Dauerstoffvorbereitung und so. Das heißt, die dürfen jetzt so nach und drauf gehen. Das ist ein bisschen ärgerlich für die, aber was haben wir dann noch gemacht? Ja, die haben auch angegriffen, die haben auch versucht, unser Planeten zu liegen, hat aber alles nicht funktioniert und das Ding ist, die Norden leben ja schon länger und es gibt nicht praktisch nicht nur unsere Universum, sondern stell dir vor, es gibt so eine Art Supergalaxie, die komplett aus jeder Stern Universum ist. Das Ding ist, Rufi sollte ja versuchen, Geld dran zu schaffen, für die PC, das heißt, um das vorzubereiten. Hat wieder praktisch platt gemacht, wenn sie das mal besiegen können. Also komplett. Das heißt, in den neuen Sterben sind sie nicht tot, sondern die bilden einen Charakter und die kann man später wieder in so ein Ei reinhauen. Die sterben nicht wirklich. Wenn ich so viel befehle, die Charaktere dann noch länger halten, was bilden sich auch immer neue Menschen. Also, wenn du gerade erstmal im System ist, kannst du das Ei praktisch wieder von dir benutzen. Und dann haben sie dann plötzlich wieder volle Bewusstsein. Also, die neuen bieten schon länger die Strukturen, aber ich sag mal, von einfach so besiedelt bis hin zu einer kompletten Kontrolle über die Struktur dann hat man eigentlich andere Möglichkeiten. Dauert auch sehr lange. Das heißt, das sind in so einer Supergalaxie praktisch nicht einfach so 70 Milliarden Universen. Ne? Das Ding ist, wenn wir jetzt Physik gefunden haben, das habe ich mal in die Brille geschrieben, wie man so eine Überlagerung von Nullenergie bis hin zum bis zum bisschen wie Schröder hat so eine Energieüberlagerung. Und dann haben wir die halt so drauf getrimmt, ne? Dass sie nicht, dass sie nicht so rapid Universen Verfahren machen, wo wir es netter schaffen, das macht auch wenig Sinn. Also halt, wir, das macht schon Sinn, aber wenn man ein paar philosophische was braucht, dann ist das okay. Aber die Hörner haben dann halt technisch sehr darauf angepasst, also dass die in diesem Superuniversum, also Supergalaxie, die haben dann praktisch aus keiner Energie gemacht, ne? kannst du jetzt halt gerne so ganz hart sich, also du musst dir abschlafen, es gab eine Menge harte Befehle. Oder dann sind die ganz lang, was man sich vor auch schon hat, dieser Ding praktisch komplett zu gehen. Das ist viel besser, das ist halt, die Kinder haben sich praktisch nur die System bilden, die Universum nach, das ist halt einfach, weil es halt verschiedene Wissenschaftler, die bilden sich so eine Überstruktur. Also sie versuchen natürlich nah an den Prozess zu machen, aber das Ding ist, danach gibt es noch höhere Strukturen, aber wir haben jetzt das praktisch jetzt das erste System in diesem Supergalaxie-System, ne? Das heißt also, das wird wahrscheinlich wieder zu territorialen Konflikten kommen, wo wir diese Supergalaxien verlieren auf dem größeren Maßstab. Ne? Das ist aber nicht schlimm. Da sind die schon mal, das heißt, die ganzen Daten sind da. Wir müssen natürlich erstmal sehen, ich habe solche Strukturen noch keine Anweisung, also außer vielleicht für diesen Überwürfel und um Sachen zu messen. Ne? Das Ding ist, wir müssen erstmal sehen, was sind das für Völker, wie weit sind die besiedelt, das können wir, dass die teilweise im großen Maßstab besiedelt sind schon. Es wird auf jeden Fall, ich denke mal, zu territorialen Konflikten kommen, wo wir einige vielleicht über die komplette Struktur anschauen und dann praktisch komplett sich neuen Sätze Materie, also komplett sich neue Netzstrukturen ersetzen. Das ist praktisch der nächste Schritt. Ich bin jetzt praktisch in der Supergalaxie den ersten Cluster geknackt und dann geht es darum, die neuen Hauptfrische aus nächste Energieerzeuge, die eben sich sehr einfach und dann gibt es ja ganz viele Sachen, die wir gemacht haben, aber wie gesagt, diese fertige Tage wurde abgewehrt, dann haben wir noch ein paar Sachen gemacht. Ich habe halt diese, die haben zu schützen, das ist ganz viele Bomben sozusagen, der ganz übel geworden. Die haben wir aber auch anders gefragt, die haben jetzt komplexe politische Probleme gehabt, warum die das jetzt machen, aber wie gesagt, das ist ja nur zwei Fall Abend, also heute Abend, wenn alles planen klappt, erzähle ich dann die Story etwas ausführlich, weil wir zweifeln zu den Straßen, kann man sich noch kurz überlegen, guckt man sich den Spoiler an, ne? Dann hört ihr zu und dann ist halt die Sache, dass ich heute Abend eigentlich plane, dann genau zu erklären, was wir laufen. Ich wollte natürlich am liebsten würde die Action-Szenen leicht abdrehen, aber ja, auch in meiner Psychose ist es so, ne, dass gerade so im Gefecht, ne, wenn da irgendwas von Schnee gesprochen hat, in die Zeit nicht, was ich dann für Pläne dann zögere oder miterlebe, das war mir dazu, das kann auch zu meiner Psychose werden. Ne? Also, auf jeden Fall, die Truppen sind eigentlich, also es hat das Volk, dass die Truppen schon besiegt sind, ne? Also die falschfreundliche Erfahrung, also das Ding ist, diese Informationsfeldgeschichten, warum ich das so mache, zum Beispiel, warum kann sich jetzt ein Duser beim Diabetes-Test unheimlich setzen mit dem Test-Text, ne? Warum ist sowas möglich, denn trotzdem die Neuschufe, es gibt da einfach von den Regeln, die haben auch alle Sinn, die habe ich auch schon so erklärt, da kann man eigentlich nicht machen. Aber trotzdem, wenn Insa zum Beispiel die Pizza bei 1700 war unkonzentriert, Gäste waren nicht gerade im Gespräch, dass die Pizza fertig, das gönne ich ihnen. Aber normalerweise machen die sowas nicht, aber kein falsches Wort haben. Also was haben wir noch? Auf jeden Fall, die Neuen haben das Ding jetzt, was ich den ersten Besuch aus 70 Milliarden Galaxien so weitgehend von der Materiestruktur erzeugt. Das Ding, was nicht so, ich habe gedacht, so viel hat da irgendwas gemacht, was auch immer. Das ist halt, ich habe gesagt, so eigene Frau zu machen, dass die Leute sich nicht weiter ausbreiten können. Das glaubt man schon. Also, als Demosik wurde, zum Beispiel zwischen Engineering und so, ne, ist klar, dass alles Demosik wurde, will ich gar nicht. Bist du schon. Aber ich in dem Bereich muss man halt, bei Social Engineering, muss man halt wissen, dass bei denen deine Crew sagt, du glaubst, dass du das, ne, also, wenn die kennen dich halt gut, dann wissen, wie bringen die dich auf den Trip, wenn du zu den Sorgen bekommst, dass du das glaubst, dann ist vorübergehend. Das kann, ich sag mal, bis zu 20 Jahre dauern, dass ich irgendwas glaube, bis ich das überprüfe und feststelle, stimmt gar nicht. Aber das ist auch notwendig, auch in dem Bereich, das mal zu können. Das ist einfach eine wichtige Eigenschaft, um was glauben zu können. Ja, das Ding ist, ihr wisst ja, dass bis den Hans und das Lehr, die müssen ja mal gucken, wie die so miteinander können. Ne? Die müssen ja gucken, vor allem, wenn moderiert das ganze Gespräch und so, das wird nicht mehr lange ziehen, bis sie da so viel Vertrauen haben, dass sie sich darauf einlassen. Das Ding ist, fragt er vielleicht, ja, das ist. Das Ding ist, stell dir gleich eine Zahl einer interindividuellen Revolution, ne? Es gibt so Typen, die designen Universen und die alten Strukturen waren praktisch so, dass uns wirklich scheiß Pläne liefen, mit vielen Schlachten, Toten, Verwundeten, weiß wirklich. Ich bin da jemand, der sagt, also, wenn du es irgendwie hinbiegen kannst, Wirtschaftsbestand, das ist eine Tasche, Christ und Herrn C und so, ne? Mir geht nicht so Geld, ich höre auch nicht die C-Technik und. Das Ding ist, wir haben verschiedene Designer, die auch ein bisschen korrupt sind und. Da gibt es verschiedene Probleme, wo die sich um verschiedene Strukturen kümmern. Ich mag das zum Beispiel gerne auf dem Planeten, dieses Ding da zu veröffentlichen und dann so aufzubauen und dann Strukturen zu erobern. Die schon läuft das ganz gut, also klingt erstmal, dass ich das mache. Ich habe zu früh berufig, die Sachen gemacht, die Aufmerksamkeitsstörung. Ne? du da 1980 denkst, das ist voll der Roman, das ist voll die Propaganda, da werden teilweise nicht sofort, da werden einige Themen gezielt ausgeklammert, bestimmte Strukturen erzeugt, wo du Erwartungshaltung hast, um da Sachen zu gucken. Das habe ich früher auch gemacht. Und an solchen Strukturen erkenne ich zum Beispiel, welcher Designer hat das hier vor Ort gemacht. Und dann weiß ich, wo du, welche Sprungadresse hast, wo du welche Tools findest. Ne? Weil die Tools, sondern Strukturen, die du bearbeiten kannst, die haben alle ihren Design. Und wenn man sie untereinander kennt, dann weiß man ungefähr, wie man solche Systeme wieder entscheidet. Und ja, dann kann man halt tatsächlich die Revolution fortsetzen. Also, wir machen jetzt eigentlich viel mehr, als den Horn hochzupowern und das Strukturen zu erobern. Ne? Und dann müssen wir sehen, wie wir wieder kommen. Ja, normalerweise, das Schöne ist, bei meinen ursprünglichen Auftraggebern, die haben so unheimlich tolle Verwaltungsstrukturen, die sich aufwendig sind. Das ist voll ineffizient, das ist voll das Gemäß. Und deswegen ist, wir haben dann beschlossen, das so ein bisschen Robin Hood-like zu machen, bloß in total manisch, also total überstrukturiert und total mächtig. Ne? Also, wir haben auch unsere Prinzipien, ne? Das heißt, für die Guten in der Regel sehr gut. Also, wenn du, das muss nicht Jesus sein, das kann auch Buddha sein oder sonst irgendwas. Ja, wir finden uns darüber. Wir warten auch gar nicht so viel, ne. Also, wenn du dich aber zu fett zurück in die Story gehst, das ist auch dein Ding. Es gibt ja einige, die müssen sich arrangieren, mehr oder weniger sinnvoll. Auf jeden Fall, wenn es gut läuft, dann sagen wir, wir lassen niemand so auch mal, ne. Also, das wird schon, aber nicht gerne. Das Ding ist, es ist halt nicht so die klassische Science-Fiction, wo steril das Abstand von mir ist, ne, je nach, ich sag mal, Kinder zu sehen, mehr oder weniger human. Also, wenn irgendwie manche, die so denken, die kann man wegmachen, zum Beispiel beim Tag vor Dissertation am Start, da haben wir so viele übermächtige, total durchgeknallte Killer-Aliens stattgemacht. Aber bei den anderen Aktiven, die uns dann auch schon lange stinkt, aber das sind nicht, also das waren die dann irgendwie, die wussten, die kriegen das hin, die machen das auch, das können sie prognostizieren, aber zum Beispiel in meiner Story wäre das jetzt so, zum Beispiel die Amerikaner, die haben die Bockplatz gemacht. Da haben wir mit ein paar ganz Organisationen die ganzen Dinge, die ganzen Scheißdinger da durchgecheckt, ob da irgendwelche Reinitialisierungsmagneten sind, um irgendwie die Bock wieder aufzubauen. Die haben die durchgecheckt. Und jetzt hatten dann am Ende etwa 15.000 Kubikmeter von den Windfäulen, von den Scheißen, die Arme aufsetzt und so. Dann haben sie etwa 15.000 Kubikmeter dann effektiv rausgekriegt. Und davon haben wir halt 1500 Kubikmeter in der Weltregion irgendwo in die Wüste gestellt. Das ist aber auch gar nicht, glaubt gar keiner mitkriegen, dass sie das haben, ne. Deshalb, das ist halt mir wirklich angekommen. Das ist wichtig, gerade für meine Prognosesysteme, reingezeigt, weil die Bevölkerung das immer witzig, auch vielleicht durch ein Gerücht oder durch eine finnische Sendung, wo irgendwas vorgehalten wird, da ist natürlich von der Regierung total vertuscht. Das ist ganz wichtig, dass das nicht bemerkt wird, dass das ein System ist. Also, wenn es nicht da gewesen wäre. Einfach weil sonst kriege ich voll Stress mit meinen alten Arbeitgebern, die das ja nicht so richtig mitkriegen, was ich hier mache. Weil die sind doch dagegen, die versuchen dann irgendwie zu töten. Das ist halt das Tolle, ich wollte dann eigentlich die töten, dann muss man lebt irgendwo anders weiter. Das heißt, Ding ist nach 40 Jahren auch vor, aber das ist natürlich auch ärgerlich, wenn die mich dann erwischen. Gerade wo die Neuen gut laufen, ne? Die können auch selbstständig arbeiten, das ist nicht wirklich angenehm für mich. Dann habe ich da irgendwie Neuen und dann, das geht auch immer Stress mit mir. Ich nehme das nicht so gerne, wenn ich jemand eigenes Ding ziehe. Wo es den guten Prozess besser geht, mit schlechten Prozess schlechter. Ja, da geht es heute Abend, was in der Schlacht gelaufen ist, als viele schräge Aktionen wieder. Das ist halt eigentlich ganz gut gelaufen, aber ich dachte, so 15 Minuten Schreiter kann es mal bringen. Ne? Nur man weiß ungefähr, was heute Abend vor, es ist schon so geplant. Ne? Das ist so eine Sache, wie ich erkläre, wie ist die Schlacht gelaufen, ne? Dann sind bestimmt meine besten Feinde weg. Ob da die Bombe endlich mal zündet, also, die haben uns tatsächlich so wieder das richtige Beste sprengen. Wir haben auch ein paar illegale Versuche, unser Spezies komplett abzuschalten, also praktisch sämtliche Primaten, ne, die praktisch auf unserem Niveau sind. Das Ding ist, das ist eigentlich illegal. Leider war halt der Admin-Account nicht mehr zugriffsfähig. Sind die Fans auf Spezies, also sobald das Ding neu starten wollen, sich eindeutig sind, da ist kein User-Account da. Und die anderen Accounts können jetzt Passwort-User-Kombinationen, die möglich ist, ne. Das ist für die halt doof, ne, weil, die müssen auch so hatten, weil die Sandbox läuft noch, also praktisch nur mit einem Meter Windows-Bett, ne, so technisch gesehen, ohne Funktion. Und dass die Sauerstoffröhre runterging, das haben wir auch nur noch simuliert. Also das Ding hat ganz normal angefangen, Sauerstoff, weil sowieso Schwankungen als normal. Irgendwann merken wir vielleicht, dass sie nicht schwindelig wird und nicht so direkt vom, irgendwann guckt da mal Technik auf, wie man es richtig verpasst, dass sie keine Scheiße bauen. Ja. Und dann darüber erzähle ich das an, was da so gelaufen ist. Also, das ist jetzt so 15 Minuten, das ist, und mir war es jetzt passiert und das erkläre ich mir klar, was das ist.